weiter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen, Walter Andreas Schwarz. Zehnter Teil, das Sofa auf Lord's Cricket Ground. Die Zeit ist sozusagen der allerschlimmste Ort, sich darin zu verlaufen. Wie nicht nur Arthur Dent bezeugen könnte, sondern jeder, der ihm auf seiner abenteuerlichen Reise durch die Galaxis bisher gefolgt ist. Arthur Dent, dieser junge Mensch, kaum 30 Jahre alt, gut gebaut, doch stets verdrossen, hatte sich gleich in beidem, in Zeit und Raum, immer wieder gründlich verlaufen. Nun, sich im Raum zu verlaufen, hält einen wenigstens in Gang. Er war auf der prähistorischen Erde gestrandet. Das Ergebnis einer komplexen Reihe von Ereignissen, die ihm abwechselnd Ärger und Beschimpfung einbrachten. In viel seltsameren Regionen der Galaxis, als er je sich hätte träumen lassen, dass es sie geben könnte. Und wenn sein Leben jetzt auch sehr, sehr, sehr ruhig verlief, fühlte er sich doch noch recht kribbelig. Ärger hatte es nun schon seit 5 Jahren nicht mehr gegeben. Nichts hatte ihn auf die Palme gebracht oder was man in prähistorischer Zeit als den höchsten Baum bezeichnen würde. Er hatte ja auch kaum jemand zu Gesicht bekommen, seit er sich vor 4 Jahren von seinem Freund Ford Prefect getrennt hatte. Er war auch seither nicht beschimpft worden. Ford Prefect hatte ihm immer wieder seine ausweglose Abstammung vom Affen vorgehalten. Wogegen Arthur sich sehr viel darauf zugute hielt, ein Wesen höherer Art zum Freund zu haben. Denn er ließ nichts gegen seine Überzeugung aufkommen, Ford Prefect sei zu Beginn ihrer Freundschaft erst ungefähr 15 Jahre Bürger dieser Erde gewesen und stamme von einem kleinen Planeten in der Nähe von Betaygeuze und auf keinen Fall aus Guildford, wie immer wieder behauptet wurde. Ford Prefect galt als ein harmloser Exzentriker, doch das sagt sich bald von jemand, der sich als arbeitsloser Schauspieler ausgibt und zudem gern einen trinkt. Einen solchen schreibaren Entsetzens stieß Arthur Dent an jedem frühen Morgen aus, wenn er erwachte und ihm plötzlich bewusst wurde, wo er sich befand. Dabei war dieser Morgen süß und duftbeschwingt, und Vögel sangen, als Arthur aus der Höhle trat, die er sein Heim nannte, solange ihm kein besserer Name einfiel oder ihm keine bessere Höhle unterkam. Und erstaunlicherweise überfiel ihn plötzlich eine unwahrscheinlich gute Laune, trotz seiner von den täglichen Horrorschreien wunden Kehle. Er wickelte seinen abgetragenen Morgenmantel entschlossen um sich und strahlte in den lichten Morgen. Nicht ohne Grund. Ihm war gerade der wunderbare Einfall gekommen, mit dieser entsetzlichen Abgeschiedenheit fertig zu werden. Diesen Albträumen, dem Misslingen all seiner gartenbaulichen Versuche, mit der völligen Zukunftslosigkeit und Nichtigkeit seines Lebens hier auf dieser prähistorischen Erde. Und so fiel ihm wunderbarerweise ein, verrückt zu werden. Abermals begann er zu strahlen, bis in ein Kaninchenbein, das vom Abendessen übrig geblieben war, verharrte eine Weile nachdenklich kauend und beschloss sodann in aller Form, seine Entscheidung zu verkünden. Er reckte sich empor und sah der Welt geradewegs in Felder und Auen. Und um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, steckte er sich das Kaninchenbein ins Haar, breitete weit die Arme aus und tat es mit lauter Stimme kund. Ich werde verrückt! Ich werde verrückt! Gute Idee. Ich war auch eine Zeit lang verrückt. Ja, es hat mir unendlich gut getan. Nur fass dich. Und mach den Mund zu. Arthur. Ich bin's. Arthur. Ford Prefect. Ja. Wo warst du denn? Überall. Überall und nirgends. Ich ließ meinen Verstand einfach mal für eine Weile wegtreten. Ich schätzte, wenn die Welt mich unbedingt brauchte, würde sie sich schon melden. Sie tat es. Jedenfalls denke ich, sie tat es. Hier, mein Sub-Eta-Sensomatik gibt mal wieder was von sich. Wenn es falscher Alarm war, werde ich verrückt. Nochmal verrückt. Ich dachte, du wärst tot. Dachte ich auch. Zunächst. Aber dann entschloss ich mich, ein paar Wochen lang eine Zitrone zu sein. Hä? Sprang in einen Gin and Tonic immer rein und raus. Ich hatte einen höllischen Spaß. Wo hast du Gin denn und Gin Tonic und Tonic gefunden? Ich fand einen Teich, der glaubte, er sei Gin und Tonic. Da sprang ich immer rein und raus. Ja. Jedenfalls glaubte ich, er glaubte, er sei Gin und Tonic. Vielleicht habe ich es mir auch bloß eingebildet. Ja, und dann? Der Sinn der Sache ist, dass es keinen Sinn hat, sich verrückt zu machen, bei dem Versuch, auf keinen Fall verrückt zu werden. Lieber gleich nachgeben und seine Vernunft für später aufheben. Du bist also wieder normal, oder wie? Ja, stimmt. Rein informativ gefragt. Ich war in Afrika. Ja? Ja. Und wie war's? Das hier ist also wohl deine Höhle. Ja, wieso? Sehr hübsch, sehr hübsch. Es ödet dich sicher entsetzlich an. Afrika war sehr interessant. Ich habe mich da ganz komisch benommen. Ich war auf einmal grausam zu Tieren. Reine Liebhaberei. Ach ja. Ja. Doch, ich will dich nicht mit Einzelheiten beunruhigen, denn sie würden dich, Was? Beunruhigen. Aber es könnte dich interessieren zu erfahren, dass einzig und allein ich verantwortlich bin für die Endform jenes Tieres, das du in späteren Jahrhunderten als Giraffe in Erfahrung gebracht hast. Und ich habe versucht, fliegen zu lernen. Ach. Das glaubst du mir doch, oder? Erzähl mal. Später, jetzt bloß so viel. Der Reiseführer sagt... Welcher Reiseführer? Der Reiseführer durch die Galaxis. Per Anhalter ins All, weißt du nicht mehr? Ja, ich weiß bloß, dass ich ihn in den Fluss geworfen habe. Und ich habe ihn wieder rausgeholt. Hast du mir gar nicht erzählt? Ich wollte nicht, dass du ihn wieder reinkommst. Richtig. Und was sagt er? Wer? Der Anhalter. Der Anhalter sagt, Fliegen ist eine Kunst. Oder vielmehr ein Trick. Und der Trick ist, man muss lernen, sich auf den Boden zu schmeißen, ja. Ja, aber daneben. Ach, daher deine zerrissenen Klamotten und die blutigen Knie. Ja, die Ellbogen auch. Hier. Weißt du, ich kann's noch nicht richtig. Arthur, ich freue mich ja so, dass ich dich wiedergefunden habe. Ich auch. Ich habe seit Jahren keinen Menschen mehr gesehen. Bloß immer Bäume. Komm, wir gehen. Wohin denn? Komm. Was hast du denn? Sei doch nicht so nervös. Ich bin nicht nervös. Es liegt was in der Luft. Ich spür's. Was soll denn in der Luft liegen? Ich weiß es nicht, aber die Zeit ist reif. Es passiert bald was. Wir sind schon ganz dicht dran. Ich spüre Störungen im Wirbel. Tut's weh? Eddies im Raum-Zeitwirbel. Da. Riech mal. Riech mal die Strömung. Bläst doch keine. Ja, die Raum-Zeit-Strömung. Guck mal. Man kann heute weit sehen. Ein schöner, prähistorischer Tag. Ja, nun lass mal. Und das macht was? Es entwickeln sich Schwankungsbereiche. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Gut. Verstanden? Nein. Du wirst sehen, ich habe recht. Pass auf. Und das Licht flackert auch. Batterie ist leer. Ach was, da schwirrt eine Störung durch die Raumzeitstruktur. Ein Eddy, ein Schwankungsbereich und zwar in unserer unmittelbaren Nähe. Wo? Muss ich mit meinem Sub-Eta-Sensomatik suchen. Geh mal da weg. In dem Halbkreis vor uns muss es sein. Oh, das flackert ja mächtig. Da ist es. Da, das Sofa. Sofa? Ja, genau, vor dir, mitten im Feld, ein mit Schottensamt bezogenes Chesterfield-Sofa. Wieso steht denn da ein Sofa mitten im Feld? Das habe ich dir doch gesagt. Eddies im Raumzeitkontinuum. Ach so, und das ist sein Sofa. Da, Arthur! Das Sofa steht da wegen der Raumzeitschwankung, die ich die ganze Zeit versuche, deinem völlig erweichten Hirn begreiflich zu machen. Es wurde aus dem Kontinuum herausgespült. Es ist Raumzeitstrand. Gut, ach, ist ja auch völlig egal, was es ist. Wir müssen es einfangen. Es ist unsere einzige Möglichkeit, von hier wegzukommen. Komm! Komm, Arthur! Komm, steh hier nicht so blöde da! Ein Sofa fangen, wo gibt's denn sowas? Komm, Arthur! Das hopst ja wie ein Känguru! Ja, komm! Komm, Arthur! Achtung, es duckt sich! Es duckt sich! Hätte ich mir heute Morgen nicht träumen lassen, so eine fröhliche Jagd nach einem Chesterfield-Sofa in prähistorischer Zeit. Arthur! Halt es fest, wenn du es hast! Ich Arthur! Komme! Komm, Arthur, leise, spring! Spring über den Büschen! Spring schon da! Hoppla, fährt ja! Dieses Fliegen hatte nichts mit der Regel Nummer 1 des Reiseführers per Anhalter ins All zu tun, die als Anleitung zum Fliegenlernen vorschlägt, zu Boden schmeißen, aber daneben. Arthur Dent und Frau Prefect hatten nach sanftem Angleiten jede bisher mögliche Fluggeschwindigkeit weit überschritten. Die Sonne blinzelte erstaunt, als sie niederstießen durch ein schwindelerregendes Nichts und völlig unerwartet mitten auf dem Spielfeld von Lord's Cricket Ground, St. John's Wood, London erschienen. Und zwar gerade gegen Schluss des Endspiels gegen Australien im Jahre 1990, als England nur noch 28 Runs fehlten zum Sieg. Ein glänzendes Spiel, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem wunderschönen Tag hier auf Lord's Cricket Ground. Beide Mannschaften sind in bester Form. Das Spiel läuft nun schon über 4 Stunden. 28 Runs würden der britischen Mannschaft zum Sieg verhelfen. Naja, vielleicht... Nanu, vielleicht gelingt, meine Damen und Herren... Was ist denn... Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ein Sofa landet. Halten Sie sich fest, liebe Cricket-Freunde. Soeben ist ein Sofa, ein mit Schottensand bezogenes Chesterfield-Sofa, mitten auf dem Spielfeld gelandet. Mit zweimal Besatzung, meine Damen und Herren. Das, ja? Rein. Hast du es mitgekriegt? Ein Sofa? Ja, ich berichte gerade. Unglaublich. Die Leute sind fassungslos. Meine Damen und Herren, die Menschen hier im Stadion sind fassungslos. So etwas hat es ja auch noch nicht gegeben. Taucht plötzlich auf aus dem Nichts und materialisiert sich auf dem Spielfeld. Zwei Mann auf einem Sofa, meine Damen und Herren. Die scheinen selber ganz überrascht. Ja, das sind keine Terroristen, liebe Hörerinnen und Hörer. Nein, die sind ganz friedlich. Der mit seinem schäbigen Morgenmantel scheint gar nicht zu wissen, wie er hierher gekommen ist. Ja, der eine, die sind ganz friedlich. Der eine trägt einen schäbigen Morgenmantel und scheint gar nicht zu wissen, wie er hierher gekommen ist, meine Damen und Herren. Das Spiel müsste nun weitergehen, aber die denken gar nicht daran, das Feld zu räumen. Da, ein Polizist. Da sehe ich einen Polizisten entschlossen auf die unerwarteten Besucher zugehen. So, meine Damen und Herren, jetzt geht es weiter, glaube ich. Da kommt was. Sieht aus wie ein Polizist. Duck dich. Er hat uns nichts gesehen. Na, kommt ihr beiden. Dann wollen wir mal. Was machen wir denn nun? Ich steh auf. Nun, sagen Sie mir mal, Officer, wo haben Sie das Ding her? Was? Das ist doch hier Lord's Cricket Ground, nicht wahr? Ja. Also, wo haben Sie es gefunden und wie kommt es hierher? Ach, ich glaube, ich reg mich zu sehr auf. Ich muss mich erstmal beruhigen. Also... Er ist ein Polizist fort. Was machen wir nun? Bist du verrückt? Was soll denn das? Du sagst jetzt zu mir, ich hätte die letzten 5 Jahre geträumt. Du hast ja die letzten 5 Jahre geträumt. Da hat er recht, Officer. Ich habe die letzten 5 Jahre geträumt. Fragen Sie ihn. Er kam drin vor. Und dieses so... Mein Gott, wo ist es denn hin? Also, Officer, da weiß man doch nicht mehr, was man sagen soll. Das Sofa ist weg. Da fliegt's. Machen Sie das Spielfeld frei. Wissen Sie, Officer, die letzten 2 Millionen Jahre waren wirklich eine schlechte Zeit für ihn. Ich meine, ich weiß es. Ich kann es Ihnen erzählen, Stück für Stück, wer er ist und wie es dazu kam und alles. Nein, lassen Sie es. Sehen Sie zu, dass es nicht wieder vorkommt. Bye-bye, Sir. Ich bin noch ganz benommen. Wo bin ich denn? Lord's Cricket Ground. Da bin ich aber froh. Komm, trink erst mal einen Tee. Da drüben. Sorry. Mal. Ah, danke. Wunderbar, danke. Arthur, hast du vor dem Polizisten bloß verrückt gespielt oder warst du wirklich verrückt? Das hat mich überwältigt. Das kam irgendwie über mich. Wo mag das Sofa jetzt sein? Zurückgefordert vom Raumzeitkontinuum. Kommt auch nicht oft vor, wie? Nee. Trink erst mal deinen Tee, dann wird dir besser. Ah, ist mir schon viel besser. Der Gedanke, endlich wieder daheim zu sein, beschwingt mich. Zu Hause. Schon das Wort tut mir wohl. Zu Hause. England. Crickets. Fish and Chips and Sausages. Hm. Oh, der Albtraum ist vorbei. Endlich bin ich da, wo ich hingehöre. Ich habe so das Gefühl, ich müsste dir dazu was sagen. Zwei Dinge. Hier, sieh mal die Zeitung. Der Guardian. Auch ja. Der Guardian ist England. Mm. Home, sweet home. Ja. Tee. A nice cup of tea. Ja, ja, hier, sieh dir mal das Datum an. Hier, da oben steht's. Wo? Was? Ja, hier. Ja, sagt dir das was? Ja, es sagt, in 2 Tagen wird die Erde demoliert. Was? Trink ruhig weiter. Oh, genau wie schon mal. Genau wie schon mal. Tja. Weißt du noch? Klick, Bewohner der Erde. Bitte herhören. Hier spricht Postetnik Wogon Jeltz vom galaktischen Überallplanungsrat. Vom galaktischen Überallplanungsrat. Wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, sehen die Pläne zur Entwicklung der Außenregionen des westlichen Spiralarms der Galaxis den Bau einer Überall-Expressroute durch Ihr Sternensystem vor. Und bedauerlicherweise ist Ihr Planet einer von denen, die gesprengt werden müssen. Das Ganze wird kaum mehr als 2 Erdenminuten dauern. Vielen Dank. Klack. Das Zweite, was ich dir sagen wollte, ist, du hast offenbar einen Knochen im Bart hängen. Hier. Ich? Ja, der Knochen? Ja, komm, trink aus, wir gehen. Und die Sonne scheint, als würde nichts geschehen. Es ist nicht auszuhalten. Oh, sorry. Okay. Mir ist heiß. Das kommt von dieser schlimmen Nachricht. Weißt du? Oh, das Spiel ist immer noch nicht aus. Moment mal. Nanu, das ist doch gar nicht mein Handtuch. Sei doch mal still. Ich möchte wissen, wie das fremde Handtuch hier in meinen Kaninchenfellbeutel gekommen ist. Ich hatte ein Jogginghandtuch aus Golgafrinkran. Sei doch mal blau, ruhig. Mit gelben Sternen. Sei doch mal ruhig. Das hier ist rosa. Ist vielleicht deins, oder nicht? Hör doch jetzt endlich mal mit dem Gequatsche von einem Handtuch auf, Arthur. Es ist aber nicht meins. Das ist der Punkt. Ja, das ist der Punkt, wo du endlich damit aufhörst. Du hast mir gar nicht richtig zugehört. Du hakelst da in der Gegend rum, dass man meinen könnte, du seist verrückt geworden. Was fummelst du dir da immer im Gesicht herum? Du machst mich schwach. Das ist ja auch nicht mein Beutel. Unmöglich, sich in deiner Gegenwart zu konzentrieren. Ja, kein Wunder, dass es nicht mein Handtuch ist. Der Beutel gehört ja auch nicht mir. Sieht zwar so ähnlich aus, aber... Also, ich muss schon sagen, das ist wirklich alles sehr mysteriös. Ein Cricketball landet in meinem Beutel. Muss hier liegen. Wo ist denn der? Habt ihr ihn nicht gesehen? Nein, der liegt wahrscheinlich weiter drüben. Was hast denn du? Na, oh, er hat nichts. Warum hast denn dann den Knochen im Bart? Knochen im Bart? Ach, Training. Der steckt mal hier, mal da. Soll ihm überall gefallen. Was? Wie heißt denn du? Dent. Arthur Dent. Du bist ein Spinner, Dent. Ein komplettes Arschloch. Na komm und hau mir eine runter, denn. Kein Wunder, dass die Erde untergeht. Hey, Ford, lauf doch nicht weg! Komm mal her! Dich werden bald die Sanitäter holen, wenn du hier auf dem Cricketfeld noch länger so blöde Verrenkungen machst. Dir hat sich wieder was ins Hirn gesetzt, stimmt's? Da drüben. Ja, nicht da, wo ich hinsehe, sondern da, wo ich hin zeige. Siehst du? Nein. Ja, du musst dahin sehen, wo ich nicht hin zeige. Ach so. Und? Ja, da ist ein Pal. Was ist das? Ein Problem anderer Leute. Ah, so, ja. Ja, genau da drüben. Wo? Ja, da. Ich sehe. Ja? Wie ja? Na, kannst du es sehen? Das Pal. Du hast doch gesagt, es ist ein Problem anderer Leute. Ja, stimmt. Oh. Ja, und ich möchte wissen, ob du es sehen kannst. Siehst du es denn? Na ja. Wie sieht's denn aus? Also, wie soll ich das denn wissen, du Dussel? Wenn du es sehen kannst, sag du es mir doch. Na, nun pass mal auf. Ein Pal ist etwas, das wir nicht sehen können oder jedenfalls nicht sehen. Oder etwas, das unser Gehirn uns nicht sehen lässt, weil wir denken, es sei das Problem anderer Leute. Hm? Ja, das bedeutet eben Pal. Ja? Pal. Pal, ein Problem anderer Leute. Ja, das Gehirn löscht es einfach aus. Es ist wie eine Lücke. Wenn du es direkt ansiehst, siehst du es nicht. Es sei denn, du weißt genau, was es ist. Die einzige Hoffnung ist es, es überraschend aus dem Augenwinkel heraus zu erwischen. Hör auf. Ja, siehst du! Ach, deshalb deine verrückten Bewegungen. Ja! Ja, und dabei immer auf und abspringen. Auf und ab. Ja, ja, komm, mach mal mit. Komm. Okay. Hey! Ja, ich glaube, jetzt hast du's. Ja, ich kann es sehen. Ein Raumschiff ist es. Fort, fort, da, noch ein Pal. Aufregend, wie? Ich glaube, deine Mannschaft hat eben gewonnen. Fort, halt mich. Ich habe eine Erscheinung, ein Pal. Das erschlägt einfach. Engländer, wie? Ja. Na also, wie gesagt, deine Mannschaft hat eben gewonnen. Das Turnier. Das heißt, sie behalten den Pokal mit der geheimnisvollen Asche. Muss doch hoch erfreut sein. Ich muss sagen, ich mag Cricket recht gern. Wenngleich ich nicht möchte, dass mich außerhalb dieses Planeten jemand so reden würde. Oh, meine Güte, nein. Fort! Fort, siehst du denn noch immer nichts? Hier, genau vor der Sonne, mit langem Bart und Silberhaar und einem Heiligenschein. Und er redet mit mir. Immerhin. Ist doch sowieso alles vorbei in ein paar Tagen, oder nicht? Wenngleich, wie ich dir schon sagte, als wir uns das letzte Mal begegneten, es tat mir maßlos leid. Dennoch, was gewesen sein wird, wird gewesen sein. Ja, jetzt! Verschwunden! Die Erscheinung! Ah, das war keine Erscheinung! Ich dachte auch, es sei etwas Schreckliches passiert. Das Spiel ging zu Ende, das war alles. Also ich hätte schwören können! Wir sollten machen, dass wir hier wegkommen. Slati Wortfass, der Planetenbauer. Oh, hello Slati, was machst du denn hier? Ja, in der Tat. Was macht Slati Bartfass, der Weltraumfahrer, auf Lord's Cricket Ground St. John's Wood in London? Und das wenige Tage vor dem Untergang des Planeten Erde. Da heißt es am Ball bleiben, am Cricketball, auch wenn Sie nichts von diesem Spiel verstehen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Das war der 13. Teil von Douglas Adams' Herr Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Sprachen Rolf Beusen das Buch, Felix von Manteuffel den abenteuergewohnten Arthur Dent, Ingo Hülsmann seinen Freund Ford Prefect, Horst Bollmann war Slardi Bartfass, der Planetenbauer, Ralf Schermuli, der redegewandte erste Reporter, Walter Hoher, der hellwache zweite Reporter, Gernot Duda, der ratlose Polizist, Thomas Madeja, der etwas zu freche Junge. Von der Erscheinung, die offenbar nur Arthur Dent wahrgenommen hatte, nehmen galaxiskundige Gelehrte an, dass es sich dabei um Slardi Bartfass handelte, der zu solchen Verwandlungskunststücken durchaus imstande ist. Roland Seiler sorgte für den hochqualifizierten Ton, Regine Schneider mit schnittsicheren Händen für fehlerfreien Ablauf des Geschehens, Milena Mainz als Aufnahmeleiterin dafür, dass alles nach Plan lief. Die Musik ist von Frank Duval. Regie: Hartmut Kirste.